Wie darf ich Sie nennen? Wie Sie wollen. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich. Ein blonder Libanese. Es ist nämlich so, Herr Diplom-Ingenieur, die Sache ist die, dass wir nämlich seit heute Morgen verzweifelt überall nach einem Mann suchen, der normalerweise in diesem Büro hier arbeitet. Erfolglos. Drücken Sie sich klar aus. Er arbeitet erfolglos oder Sie suchen erfolglos? Genau das meine ich, Herr Diplom-Ingenieur, genau das. Was? Wir finden ihn nicht. Wie heißt er? Felix Maldonado. Ich bin Felix Maldonado. Tja, das ist nicht vorteilhaft für Sie. Glauben Sie mir, Herr Diplom-Ingenieur. Es ist nicht vorteilhaft für mich, ich selbst zu sein? Verstehen Sie mich nicht falsch. Wir sollten das mehr von einem globalen Gesichtspunkt aus sehen. Der Staatssekretär bittet Sie, ihn heute Nachmittag um 6 Uhr aufzusuchen.